Meine Enkelin hat ihn wieder in ihrem Gewahrsam. Dort wird er bleiben, bis wir bei ihm ankommen. Hoffen wir, dass Van Chock so lange stillhält. Meiner Mutter sind die Hände gebunden. Ich habe die Beweise gegen sie und sie funktionieren als Druckmittel offenbar doch. Wir setzen zur Landung an. Ja. Und dann? Wie wollen Sie uns denn durch die Passkontrolle schleppen? Hast du noch immer nicht begriffen, wer ich bin? Ich führe den Bund der Schlangen an. Mir ist alles möglich. Alles. Nachdem der Privatjet gelandet war und die vier das Flugzeug verlassen hatten, rollte eine schwarze Limousine heran. Auf der Rückbank saß eine junge Frau, die den Jungs signalisierte, sich neben sie zu setzen, während Xian Tan auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Dann setzte sich der Wagen in Bewegung.